欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Guten Tag Ich habe ein Rezept von meinem Arzt Guten Tag Zeigen Sie mal her Ah, ein Antibiotikum gegen Ihre Entzündung Genau Außerdem brauche ich etwas gegen meine Kopfschmerzen Da empfehle ich Ihnen diese Tabletten. Haben Sie eine Allergie gegen bestimmte Wirkstoffe? Nicht, dass ich wüsste. Ist es wichtig, die Arznei vor dem Essen einzunehmen? Ja, nehmen Sie sie bitte dreimal täglich ein. Die Schmerzmittel nur bei Bedarf. Muss ich bei der Einnahme auf etwas Besonderes achten? Ja, verzichten Sie während der Behandlung auf Alkohol. Verstanden. Kann ich auch eine Quittung für die Krankenkasse bekommen? Natürlich. Hier ist der Beleg. Gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 刚才这段对话非常实用。我们来看看细节。一开始我说我有医生开的药方。 Das Rezept? 药剂师看到那是针对发炎，也就是 Die Entzündung 所开的抗生素。 Das Antibiotikum. 接着我提到还需要治头痛。 Die Kopfschmerzen. 的药，药剂师推荐了药定。 Die Tablette. 并询问我是否对特定的活性成分。 Der Wirkstoff. 过敏。 这时你问了一个很棒的问题。 Ist es wichtig, die Arznei vor dem Essen einzunehmen? 这句话用了带 zu 的不定式句型，在形容词。 Wichtig. 后面我们用 zu 加上动词原形，因为服用 einnehmen 是可拆分动词，所以 zu 要放在中间，变成 einzunehmen. 原来如此，药剂师还叮咛，止痛药只有在有需要，也就是 der Bedarf 的时候才吃。 没错，而且他强调在治疗期间要戒除。或者说避开酒精。 Verzichten Sie während der Behandlung auf Alkohol. 这里也有一个语法重点，就是介系词。 Während 意思是在某某期间，后面要接属格。 Genitiv 所以阴性的治疗。 Die Behandlung 变成了 Der Behandlung. 最后，你索取了收据。 Die Quittung. 药剂师给了你证明文件 Der Beleg 并祝你早日康复 希望大家下次去药局时能用到这些实用的单字和句子我们下次见